SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Kopf abschalten. Den Stress von der Woche hinter sich lassen. Es ist Freitag oben und somit herzlich willkommen auf SRF Virus. Ich bin der Mental X. Ich bin am Freitag zuständig für das elektronisch-urbane und eben genau die Musik, die den Stresspegel extrem reduziert, hoffe ich doch zumindest. Und du einfach mal ein bisschen shaken kannst oder chillen oder was auch immer gerade dabei machst. Herzlich willkommen. Heute zu bestelle ich den brandneuen Sounds aus Spanien. Die Dosum hat wieder einmal einen killer geilen Hardhouse-Track produziert. Aber ich auch total spacig. So wie zum Beispiel von Mononoid aus Holland. Die sind übrigens von Riley Reynolds aus Köln entdeckt worden. Der betreibt ja seit über 20 Jahren sehr erfolgreiches Traumschallplattenlabel. Da sind auch so illustre Namen wie zum Beispiel der Max Cooper unter Vertrag. Anfangen möchte ich die heutige Sendung mit einem absoluten Newcomer. Clarium heisst er. Das Stück heisst Hidden Depths. Genau. Schön, dass du mit. Viel Spaß. Ahnung. Ich weiss nur, ich glaube, etwa der zweite oder dritte Track, den ich so in den letzten 3-4 Monaten von ihm gespielt habe. Ich glaube, es ist ein Spanier. Weil ursprünglich ist er, glaube ich, mal von Deformation entdeckt worden. Inzwischen released er aber seine Tracks auf Cinematic. Und genau dort kommt die Scheibe da raus. Heißt jetzt sie Man Down. Und ich schätze ihn etwa 1 oder 2 Wochen. Thank you. endlich mal mit einem Release unter seinem eigenen Namen. Und zwar ist das der Hannes Bigo aus Berlin. Wenn du jetzt fragst, wer ist das? Und warum tönt das so extrem? Zum Beispiel nach Adriatic oder Tale of Us oder DJ Tense oder Alan Alien? Shit, da macht nicht mal einen Hehl draus. Naja, Sixis Villa ist wirklich ein sehr bekannter Musikproduzent, aber meistens eben im Hintergrund auch als Sound Engineer. Und diesmal mit einem wirklich fantastischen EP auf dem Digweed, sein Bedrock erleben. Das ist der Hannes Bigo mit Scoria. vor einem gefühlten Jahrhundert noch in der ehemaligen alten TV-Spielshows gesehen, bei Wettbewerb Einsenderschluss. Und genau so einen Einsenderschluss habe ich natürlich auch. Und zwar ist das meistens irgendwann so am Donnerstagmittag, Donnerstagabend. Egal, was dann noch reinkommt, ich lenke es nicht mehr an, weil dann ist die Woche abgeschlossen und dann muss ich dann schlussendlich noch die heutige Sendung vorbereiten, die dann eben einen Tag später, sprich eben heute ist. Okay, zwischendurch mache ich aber eine Ausnahme. Und zwar, wenn ich im Vorfeld einfach schon Namen sehe, wo ich finde, so, oh, das kann nicht schief gehen. Genau das ist hier passiert. Antrim ist das mit seiner kommenden Scheibe. Geht noch eine Zeit, bis sie rauskommt, etwa Mitte Dezember oder so. In einem Jahr heisst sie ein Floating Point. Und wieso ich die kurzfristig noch eingepackt habe, das wirst du genau jetzt hören. Mononoid. Es sind also mit ihrer brandneuen Scheibe Loft. Rausgekommen wird sie auf Manuel. Im Bälde. Manuel hat das holländische Leben vor und mit dem Paul Heisenberg. Hey, das ist SRF Virus. Ich bin der Mentalix. Hast du erst gerade jetzt eingeschaltet? Herzlich willkommen und willkommen zu der Reise ins Wochenende. Und zwar auf elektronisch brandneue Sounds. Hat er mitgenommen. Unter anderem kriegst du noch was von Dosen und ein wirklich Monster-Track vom Italiener Guy Barone. Hintergrundinfos zu der heutigen Show, Playlisten und natürlich auch den Podcast von der heutigen Sendung zum gratis Downloaden findest du auf srf.ch/mentalix. Den Podcast kriegst du von natürlich auch auf iTunes. Schönes Wochenende. er kann es einfach und er beweist schon seit vielen, vielen Jahren. Aus Bogotá, Kolumbien kommt er, das ist der Fernando Olaya mit einem brandneuen Remix, den er gemacht hat. Wie er heisst, keine Ahnung, welches Label auch nicht, aber auf Playlisten bin ich trotzdem. Thank you. sensationell. Wieder einmal mehr der Amy Galvan aus Argentinien. Studierte Jazzmusikerin in Buenos Aires am Musikkonservatorium, aber er hat eine Leidenschaft und die heisst offensichtlich elektronische Clubmusik und explizit für Progressive House. Da hat er sich einfach wirklich meisterlich perfektioniert. Wake up! Bologna, ein Monster, aber was jetzt kommt, oder genauer gesagt, was jetzt gehört, das ist kein Essential mehr. Das ist ein What the Fuck Tune. Ein Track, wo ich zum ersten Mal gehört habe und gefunden habe, das gibt's doch nicht. Was für eine Komposition. Und es ist wieder einmal mehr der Guy Barone aus Italien. Chimica heisst also die brandneue Scheibe auf Ultraviolet und wirklich Monster-Track. Hintergrundinfos zu ihm, Playlisten, Podcasts und alles, was du brauchen für ein langes Partywochenende und findest du besser .ch/mindleaks. Die Podcasts findest du natürlich auch ab der 11 und auf iTunes for free, ganz klar. Yeah. gegründet von zwei Brüdern aus Tel Aviv im Jahr 2006. Das sind Audio-Junkies, extrem erfolgreich gewesen, schon mit einem von ihren ersten Releases. Damals mit Deeper featuring May Feingold. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. Naja gut, 2006 ist doch schon ein Zeitchen her, aber es ist wirklich eine ganz, ganz große Deep Trance House Nummer gesehen. Naja, kannst du das mal online nachhören. Natürlich erst nach der Sendung. Auf jeden Fall, die Audio Junkies releasen doch noch regelmäßig ihre Tracks. Unter anderem auf dem spanischen Label Psychopath. Und genau dort ist es jetzt rausgekommen. heissen Technoider und auch das steht ihnen absolut gut. Das sind EANP aus Argentinien. Ihre brandneue Scheibe Negev ist das. Kommt auf, weiss nicht was, auch immer raus. Aber die Playliste, die stelle ich garantiert nach der Sendung online, und zwar auf srf.ch/mentalx. Das ist eigentlich eine schöne Idee, was du am Wochenende machst. Ich habe drei Veranstaltungen gefunden, die ich richtig, richtig gut finde. Wo und was und wie genau es passiert, das erfährst du. SRF Virus Mental X Club Selection. Genau jetzt. Und zwar kannst du natürlich mal morgens oben am Samstag in Zürich in die Amboss rampen. Die haben regelmässig sehr gute Veranstaltungen, unter anderem eben die Kinky Beats Geschichte. Und morgens oben ist Lifehack, nämlich Extra Welt live. Du kannst aber natürlich auch morgen oben ins Hive gehen. Dort bekommst du knüppelharten Techno von der Chain von der Stunde, nämlich der Emily Lenz. Und ebenfalls sehr, sehr geile Techno bekommst du in Bern im Gaskessel, nämlich aus Brasilien unter Victor Rus. Das ebenfalls findet morgens oben statt. Unterstützung in Bern kriegt der Victor Rus noch vom Keins aus Luzern. Das kennen wir natürlich bestens. this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. In der Schweiz ist Techno so richtig übergekommen. Ist gut so. Vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr früher, aber das wirklich nur bei den absoluten Freaks. Vielleicht vor 100, 200 Leute. Aber 1992 hat es dann wirklich angefangen. Die ersten grossen Raves sind entstanden, die erste Street Parade. Aber die Musik ist damals doch noch sehr, sagen wir mal, weniger vielfältig gesehen. Du hast einfach zwei Richtige gehabt, im Großen und Ganzen House Music und Techno. Bis Berlino rings um MFS und Frankfurter rings um den Taler 2XLC eine Musik entwickelt haben, die äußerst melodisch ist, aber der Groove hat von House, aber die Energy von Techno. Cosmic Baby hat das in Berlin inszeniert zusammen mit dem Mike van Dijk. Teil van Dijk ist später dann einer von der Superstar von der Trance-Szene geworden. Und der Typ da kommt aus Frankfurt, heisst der Oliver Lieb. Und das ist eins von seinen wirklich Monsterprojekten, nämlich LSG aus 1992. Der Oliver Lieb als LSG mit Blueprint.

Robotics, die aktuelle Scheibe vom Massioplex. Eigentlich wollte ich sie den letzten Freitag schon vorstellen. Und dann habe ich sie irgendwo vergessen. Naja, jetzt ist sie aber doch noch mit dabei. Und er ist später eingeschaltet und hast gesagt, ja, was hat denn sonst noch gespielt? Ja, ich habe gesagt, zum Beispiel Sound vom Spanier von Dosen, weiter von EANP. Ich habe brandneue Sounds aus Israel gebracht von den Audio Junkies und natürlich aus Holland von Mononoid. Die ganze Sendung kannst du nach einer guten Stunde gratis downloaden auf srf.ch/mentlix. Dort findest du auch alle spätestens ab Montag den Playlist und den Podcast bekommst du wie gewohnt auch auf dem Handy, auf dem SRF Virus App als Stream und auf iTunes. Ich würde mich freuen, wenn am nächsten Freitag wieder einschaltest. Ab der 7. gibt es wieder brandneue Elektronik und jetzt genieße Wochenende, kommt nur durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.